Good morning, good morning for everybody who is here with us today. Guten Morgen an alle, die heute bei uns sind. On this beautiful Tuesday morning. An diesem wunderschönen Dienstagmorgen. It's good to start with little music for two reasons. Es ist gut, mit ein bisschen Musik anzufangen, aus zwei Gründen. The music is good, it's good for our hearts. Wenn die Musik gut ist, ist das gut für unser Herz. And also, some people take a little time to come in. Und außerdem brauchen manche Leute ein bisschen Zeit, um reinzukommen. They come in and they miss the beginning, so they get confused and get lost. Sie kommen rein und haben den Anfang verpasst, deshalb sind sie verwirrt und verlieren den Faden. Worüber sprichst du? Wo bist du gerade? Okay, ich möchte heute etwas mit euch teilen, über das ich in den letzten zwei Tagen meditiert habe. And I'm going to read it first from the Passion in Proverbs, and then we're going to go to a scripture in Hebrews. Und ich lese zuerst aus der Passion eine Stelle in den Sprüchen und dann gehen wir zum Hebräerbrief. Look what Proverbs chapter 10 verse 25 says. Schau, was in Sprüche 10, 25 steht. This is such a beautiful truth. Das ist so eine wunderschöne Wahrheit. It says, the wicked are blown away by every stormy wind. Hier steht, die Bösen werden von jedem stürmischen Wind weggeblasen. Das ist doch interessant, oder? Denn ein stürmischer Wind sollte doch eigentlich jeden wegwehen. Überleg mal. Die Bibel sagt, die Bösen werden weggeweht vom stürmischen Wind. Aber wieso nur die Bösen? Wenn der Wind wirklich stürmisch ist, weht er alles weg. Was ist also der Unterschied zwischen einer bösen Person und einer gerechten Person? Die eine wird weggeweht und die andere nicht? So look at this. Also schau. The wicked is blown away by every stormy wind, and then comes a beautiful word, but. Die Bösen werden von jedem stürmischen Wind weggeblasen, aber dann kommt ein wunderschönes Wort, aber. In der Palabra mas. But when a catastrophe comes, the loves of God have a secure anchor. Mas. Aber wenn eine Katastrophe kommt, haben die Liebhaber Gottes einen sicheren Anker. So here I have a question for you. So, ich habe eine Frage für dich. Are you worried about catastrophes? Bist du besorgt wegen Katastrophen? Catastrophes. Are you shaken by bad news? Bist du erschüttert von schlechten Nachrichten? Is when everything goes wrong in your life, are you blown away too and are you shaken? Wirst du, wenn alles schief geht in deinem Leben, ebenfalls weggeweht und bist du erschüttert? It's interesting that the Bible says the lovers of God, which we are supposed to be. Es ist interessant, dass die Bibel von Liebhabern Gottes spricht, was wir alle sein sollten. Deus, que todos nós devemos amar. Because his love has first conquered our hearts. Denn seine Liebe hat zuerst unsere Herzen erobert. So now, those who've been conquered by the love of God and now love him back. Denen, die von der Liebe Gottes erobert wurden und die ihn nun zurücklieben, gibt die Bibel ein Versprechen, dass wir mitten in der Katastrophe einen sicheren Anker haben. Und als ich das las und darüber meditierte, verbrachte ich viel Zeit damit, einfach diese Wahrheit auf mein Herz zu schreiben. If I am living my life right, wenn ich mein Leben richtig lebe, not meaning doing the right things, but believing the right things. Das heißt nicht die richtigen Dinge tun, sondern die richtigen Dinge glauben. I have a promise that in the catastrophe I have an anchor that keeps me safe. Dann habe ich ein Versprechen, dass ich in der Katastrophe einen Anker habe, der mich sicher hält. As I was thinking, meditating about this truth. Als ich über diese Wahrheit nachdachte und meditierte, konnte ich nicht anders, als in meinem Herzen sofort zu Hebräer 6 zu gehen. Denn Hebräer 6 spricht ebenfalls über einen Anker. Und es ist sehr interessant, ich schaute im Neuen Testament nach und ich fand das Wort Anker nur etwa viermal. Aber überall außer in Hebräer 6 spricht es von einem richtigen Anker. Die anderen Stellen sind in der Apostelgeschichte. Als sie den Anker des Schiffes herunterließen, als Paulus reiste. But the only anchor that talks about a spiritual anchor is in Hebrews chapter 6. Aber die einzige Stelle, die von einem geistlichen Anker spricht, ist in Hebräer 6. Vocês falam de uma âncora espiritual. And remember, Und erinnere dich, you cannot understand the book of Hebrews unless you first understand. Du kannst den Hebräerbrief nicht verstehen, wenn du nicht zuerst verstehst, that the book of Hebrews is a book of comparison. Dass der Hebräerbrief ein Buch der Vergleiche ist. In Hebrew, everything is compared. Im Hebräerbrief wird alles verglichen. Mount Zion with Mount Sinai. Der Berg Zion mit dem Berg Sinai. Old covenant, new covenant. Der alte mit dem neuen Bund. Law, grace, das Gesetz, die Gnade. Earthly tabernacle, the heavenly tabernacle. Das himmlische mit dem irdischen Allerheiligsten. Der irdische Hohepriester Melchisedek und der große Hohepriester Jesus. So it's everything is compared. Alles wird verglichen. And the Hebrews understood that. Und die Hebräer haben das verstanden. Many things were taught to them in parable and pictures. Denn in ihrem Denken werden viele Dinge in Gleichnissen und Bildern gelehrt. Imagines, in parables. Think Jesus talked to them mostly in parables, which are pictures. Überleg, Jesus hat mit ihnen meistens in Gleichnissen gesprochen und in Bildern und Geschichten. Maior parte do seu tempo in parábolas, em imagens, em histórias. So now this author, which I believe is Paul, und nun kommt dieser Autor, der meiner Meinung nach Paulus ist, to the Hebrews and he also compares everything so they can understand important truth. Zu den Hebräern und er vergleicht ebenfalls alles miteinander, damit sie wichtige Wahrheiten verstehen können. Algumas importantes verdades. Remember, erinnere dich. The lovers of God in the middle of the catastrophe, not in good times. Die Liebhaber Gottes haben inmitten der Katastrophe, nicht in guten Zeiten, Moment. A strong anchor. Haben einen starken Anker. Look what it says in Hebrews chapter 6, verse 9. Schau, was in Hebräer 6, 19 steht. We have this certain hope, like a strong, unbreakable anchor. I love that. Wir haben diese sichere Hoffnung, wie ein starker, unzerbrechlicher Anker. Ich liebe das. Uma âncora inquebrável. So first of all, our anchor is strong and our anchor is unbreakable. Zuerst einmal ist unser Anker stark und unser Anker ist unzerbrechlich. And then it says, holding our souls to God himself. Dann heißt es, der unsere Seelen bei Gott selbst hält. In Deus. Our anchor of hope is fastened to the mercy seat. In the heavenly realm beyond the sacred threshold. Unser Anker der Hoffnung ist befestigt am Gnadenthron in der himmlischen Welt jenseits der heiligen Schwelle. Celestials. And when Jesus, our forerunner, has gone in before, he is now and forever our royal priest like Messiah. Wohin Jesus, unser Vorläufer, vor uns hingegangen ist, er ist jetzt und für immer unser königlicher Priester wie Melchisedek. Como nosso sacerdote real. Assim como Melchizedek. Now, what does it mean to have an anchor? Nun, was bedeutet es, einen Anker zu haben? Uma âncora. So, the Bible here in Hebrews is clearly saying the anchor has to do with our life. Die Bibel sagt hier in Hebräer eindeutig, dass der Anker etwas mit unserem Leben zu tun hat. We have a strong, unbreakable anchor holding our souls. Sie sagt, dass wir einen starken, unzerbrechlichen Anker haben, der unsere Seelen hält. Que é muito forte e inquebrável em nossas almas. But you know, what we understand as soul is not really what the Bible understands as soul. Aber weißt du, was wir zur Seele verstehen, ist nicht das, was die Bibel unter Seele darunter versteht. The soul is our feelings, our will, our thoughts. Die meisten Menschen lernen, dass die Seele unsere Gefühle, unser Wille und unsere Gedanken ist. Vontade, emoções. But I personally don't agree with that. Aber ich persönlich stimme nicht damit überein. This was never in the Hebrew mind. Denn das war niemals im hebräischen Denken vorhanden. Dos Hebreus. Ah, Reinhard, but the Greek word for soul is psycho and psychology. That's where we get the study of the soul. Aber Reinhard, das griechische Wort für Seele ist Psychos und Psychologie ist doch die Lehre von der Seele. Da Psyche vem da Psicologia. Onde nós estudamos o funcionamento da alma. Yes, I agree. Ja, ich stimme zu. But this was not in Bible times. Aber das war nicht in der Zeit der Bibel. Difundido nos tempos bíblicos. It was the Greeks that gave the word soul a new definition, and Christians have simply accepted that. Es waren die Griechen, die dem Wort Seele eine neue Definition gaben, und die Christen haben das einfach akzeptiert. If you really study what the souls mean, it means our life. Wenn du wirklich studierst, was die Seele bedeutet, dann findest du heraus, dass es unser Leben bedeutet. Wieder. God breathed into man his own breath and man became a living soul. He became a living person. Gott hauchte seinen eigenen Atem in den Menschen hinein und der Mensch wurde eine lebendige Seele, eine lebendige Person. Alma vivente, uma pessoa viva. And if you look even in the Greek, in the biblical Greek, you will find out. Und wenn du nachschaust, selbst im biblischen Griechen, wirst du herausfinden, that soul stands for your life. Dass Seele für dein Leben steht. So the Bible is saying, die Bibel sagt also, that we have a very strong anchor that can never break, dass wir einen sehr starken Anker haben, der niemals brechen kann. And it holds our lives to God. Und erhält unser Leben bei Gott. Conecta a nossa vida a Deus. Now let's connect this to the beautiful scripture in Proverbs 10:25. Nun verbinden wir das mit der wunderschönen Stelle aus den Sprüchen 10:25. And now think of your life is the ship. Und bedenke, dein Leben ist das Schiff. Barco. And there is an anchor that holds the ship. Und es gibt einen Anker, der das Schiff festhält. Sustenta, que segura esse barco. When do you know if your anchor is good and holds or not? Wann weißt du, ob dein Anker gut ist und hält oder nicht? Sustenta or no. You know, when you are out of the ship and everything is beautiful calm. Wenn du draußen mit dem Schiff bist und alles ist wunderschön ruhig. And you let the anchor down. Und du lässt den Anker herunter. Ancora. The ship now it stays where it is. Bleibt das Schiff nun wo es ist? Da, onde ele está. Sometimes if the anchor is not a really, really powerful anchor, the ship moves a very little bit, but it's hardly perceivable. See, manchmal, wenn es kein wirklich starker Anker ist, bewegt sich das Schiff ein kleines bisschen, aber man kann es kaum wahrnehmen. What happens when a very, very heavy storm comes? Aber was passiert, wenn ein sehr, sehr starker Sturm kommt? Muito forte chega. That's when you will find out if your anchor holds and is unbreakable or not. Dann findest du heraus, ob dein Anker hält und ob er unzerbrechlich ist oder nicht. Oh no. You see, Proverbs tells us that in the catastrophe we have an anchor. Proverbs. Siehst du, Sprüche sagt uns, dass wir in der Katastrophe einen Anker haben. And you will never know out, you will never find out what you really believe until you are in the catastrophe. Also, mein Freund, du wirst niemals herausfinden, was du wirklich glaubst, bis du in der Katastrophe bist. We are so quick to shout all the things that we believe. Wir sind so schnell dabei, die Dinge herauszurufen, die wir glauben. Ich glaube, dass Gott mein Versorger ist. And then the catastrophe comes, and then we realize, oops, my anchor didn't hold. Und dann kommt die Katastrophe und du erkennst, ups, mein Anker hat nicht gehalten. I believe that God is my healer. Ich glaube, dass Gott mein Heiler ist. And then the catastrophe comes and you realize, oops, that anchor didn't hold either. Und dann kommt die Katastrophe und du erkennst, ups, dieser Anker hat auch nicht gehalten. I believe that God is the one who helps me to live through life in peace. Ich glaube, dass Gott der eine ist, der mir hilft, ein Leben in Frieden zu führen. And then suddenly a huge crisis comes in my relationship. Und dann kommt plötzlich eine riesige Krise in meiner Beziehung. And now I realize, oops, that anchor didn't hold. Und nun erkenne ich, ups, dieser Anker hat nicht gehalten. You know, guys, we have to understand that the crisis is part of life and it's going to get bigger and worse. Leute, wir müssen begreifen, dass die Krise Teil des Lebens ist und sie wird größer und schlimmer. Think about this. Denk mal darüber nach. Crisis, the bad time, the difficult time is never the problem. Die Krise, die schlechten Zeiten sind niemals das Problem. In fact, I think they're actually good. In Wirklichkeit sind sie meiner Meinung nach gut. Ich sage dir auch warum. Because the crisis will reveal what anchor you have. Denn die Krise offenbart, was für einen Anker du hast. Because when everything is so smooth, you know, any little anchor will keep us sailing along. Denn wenn alles ganz glatt läuft, wird uns jeder kleine Anker sicher halten, lässt uns aber weiter segeln. Weil nur sustenta. So people, you know, they make their anchor their own strength. Manche Leute machen ihre eigene Stärke zu ihrem Anker. Force, for example. I can make this happen. Ich kann das schaffen. I can do this. Ich kann es machen. So we fight, we work, we stress. Also kämpfen wir, wir arbeiten, wir stressen uns. We push. Wir treiben. For some. We try to make something happen. Und versuchen, etwas zu erreichen. And as long as things are calm, we actually can make things happen. Und solange alles ruhig ist, können wir tatsächlich etwas erreichen. But what happens in the middle of the catastrophe? Aber was geschieht inmitten der Katastrophe? Is the anchor of your own strength going to hold you? Wird der Anker deiner eigenen Kraft dich halten? It doesn't. Er hält nicht. Even the strongest man in the catastrophe will break unless they have the right anchor. Selbst der stärkste Mann wird in der Katastrophe brechen, wenn er nicht den richtigen Anker hat. Vão ser sim abalados se eles não tiverem a âncora correta. So this is why we have to continually make sure that we are connected to the right anchor. Deshalb müssen wir ständig sicherstellen, dass wir verbunden sind mit dem richtigen Anker. A âncora correta. You know, if you have your anchor in everything you have learned. Weißt du, wenn du deinen Anker in all dem hast, was du gelernt hast? How is this anchor going to hold in times where everything you've learned doesn't help you anymore? Wie soll dieser Anker dann halten, wenn all das, was du gelernt hast, dir nichts mehr hilft? You know, there will come a time, I really believe this. Es wird eine Zeit kommen, das glaube ich wirklich. I don't think it's too far away. Ich denke, sie ist nicht so zu weit weg. The wisdom of this world is going to be defied by the wisdom of God. In der die Weisheit dieser Welt herausgefordert wird von der Weisheit Gottes. Desafiada será, enfim, desacatada pela sabedoria de Deus. And 1 Corinthians talks clearly about the difference between the world's wisdom and God's wisdom. Und 1. Korinther spricht klar über den Unterschied zwischen der Weisheit dieser Welt und Gottes Weisheit. Sabedoria humana. You know, the Bible says the foolishness of God is greater than the wisdom of this world. Die Bibel sagt, die Torheit Gottes ist größer als die Weisheit der Klugen dieser Welt. Deus é maior do que a sabedoria dos sábios deste mundo. So there will come a moment. Das heißt, es wird ein Moment kommen, wisdom of the wise of this world will not do anything anymore. In dem all die Weisheit der Klugen dieser Welt nichts mehr nutzen wird. Why do I believe that this will come? Warum glaube ich, dass dies kommen wird? Because that's exactly what the Antichrist will need. Denn das ist genau das, was der Antichrist brauchen wird. The Antichrist will need the whole world to be in such a mess. Der Antichrist wird brauchen, dass die ganze Welt in so einem Chaos ist. That the wisdom of this world does not work anymore. Dass die Weisheit dieser Welt nicht mehr funktioniert. You know, I've been so much thinking about these thoughts. Ich habe so viel darüber nachgedacht. That those people who now put their hope in humans or human politicians to solve their problems. Dass die Menschen, die nun ihre Hoffnung in Menschen oder in menschliche Politiker setzen, die ihre Probleme lösen sollen. Para resolver seus problemas. They are literally setting themselves up to follow blindly the Antichrist. Sie haben sich buchstäblich darauf eingestellt, dem Antichrist blind zu verfallen und zu folgen. Because the Antichrist will come as a politician. Denn der Antichrist wird als Politiker kommen. He will come and he will say, hey guys, I'll sort out this mess. Er wird kommen und sagen, hey Leute, ich sehe dieses Chaos auch. I'll bring peace. Ich werde Frieden bringen. And people are going to follow him. Lots of Christians are going to follow the Antichrist. Und die Leute werden ihm folgen. Viele Christen werden dem Antichrist folgen. The great apostasy. We haven't seen anything yet. Die Bibel spricht von dem großen Abfall. Wir haben noch gar nichts gesehen. Viele Christen werden vom Glauben weggehen und sie wissen noch nicht einmal, was sie tun. They are going to blindly follow the Antichrist because today they are already following politicians and believing they are the hope for the future. Sie werden dem Antichrist blind folgen, weil sie bereits heute Politikern folgen und glauben, dass sie die Hoffnung für die Zukunft sind. Listen, guys. Hört zu, Leute. Look all over the world. Schaut euch auf der ganzen Welt um. Look in America, look to Brazil, look to South America, look to Europe. Schaut nach Amerika, nach Brasilien, nach Südamerika, nach Europa. Europe is trying to stop a terrible war, which I believe there will be nuclear bombs involved. Ganz Europa versucht, einen schrecklichen Krieg zu beenden, von dem ich glaube, dass Nuklearwaffen involviert werden. Das ist nur meine persönliche Meinung. So what's going to happen? Was passiert also? Everybody's trying to find the anchor in the catastrophe in men. Jeder versucht den Anker in der Katastrophe in Menschen zu finden. Da Katastrophe in homies. So the whole European Union is sitting together strategizing how can we stop the war and yet they couldn't. Die ganze Europäische Union sitzt zusammen und überlegt, wie sie diesen Krieg beenden sollen, doch sie konnten es nicht. For 8 months, so many thousands of lives have been butchered. Seit 8 Monaten wurden so viele Leben abgeschlachtet. People, even children, being raped. Menschen, sogar Kinder, wurden vergewaltigt. Das ist nur die Ukraine, aber die ganze Welt spricht darüber. Aber es ist nicht viel besser an einigen Orten in Afrika. Was in der Welt passiert, ist Katastrophe after Katastrophe after Katastrophe. Was heutzutage in der Welt abgeht, ist Katastrophe um Katastrophe um Katastrophe. And this is what the Bible said would happen in the last days. Und die Bibel sagt, dass genau das geschehen wird in den letzten Tagen. You know, the Bible didn't only tell us there will be catastrophes. The Bible also told us how to walk through it good. Aber weißt du, die Bibel sagt uns nicht nur, dass es eine Katastrophe nach der anderen gibt. Die Bibel hat uns auch erklärt, wie wir gut durch sie hindurchgehen. You know, I don't really like to talk about politics. Weißt du, ich spreche nicht gern über Politik. Because politics is not the solution. Denn Politik ist nicht die Lösung. But I like to address the spirit that's happening worldwide today. Aber ich möchte das Geistliche ansprechen, das heute weltweit geschieht. In so many nations of the world today, in so vielen Nationen dieser Welt heute, the people, and I expect people to do this, but Christians, why do Christians do this? I don't understand. Die Leute und ich erwarte, dass Menschen das tun, aber warum verstehen das Christen nicht? Why do Christians continue to believe that the right politician will sort out the mess? How can Christians believe that? Warum glauben Christen immer noch, dass der richtige Politiker das Chaos lösen wird? Wie können Christen das glauben? Think what you want about politics. Weißt du, denk über Politik, was du willst. Save America, neither did Biden, neither will any politicians ever. Und Trump hat Amerika nicht gerettet, noch tat das Biden, noch wird es jemals ein Politiker tun. No country in the world will be safe unless they have the right anchor. Kein Land auf der Welt wird gerettet werden, solange es nicht den richtigen Anker hat. So you and me, we need to put our anchor, we need to have the correct anchor, otherwise the catastrophe will shake us to us. Du und ich, wir müssen den richtigen Anker haben, sonst wird uns die Katastrophe ebenfalls erschüttern. So what Hebrews says. Schau, was Hebräer sagt in Vers 19. It is so amazing. Das ist so fantastisch. Have this certain hope, certain, like a strong and breakable anchor. So it's certain, it's nothing uncertain about it. Wir haben diese sichere Hoffnung wie ein starker, unzerbrechlicher Anker. Das heißt, es ist sicher, es gibt nichts Unsicheres. So now, what is this anchor? Who is this anchor? Doch was ist der Anker? Wer ist der Anker? The anchor is a person. Der Anker ist eine Person. The person is Jesus, who sealed the new covenant for us. Yes, und die Person ist Jesus, der den neuen Bund für uns versiegelt hat. Look at the context of Hebrews chapter 6. Schau auf den Kontext von Hebräer 6. Vers 16. It is very common for people to swear an oath by something greater than themselves. Es ist sehr normal für Menschen, einen Eid auf etwas Größeres als sie selbst zu schwören. For the oath will confirm their statements and end all dispute. Denn der Eid wird ihre Aussage bestätigen und alle Streitigkeiten beenden. So basically what the writer is saying, once an oath has been made, discussion is over. Im Grunde genommen sagt der Schreiber damit, wenn ein Eid gemacht wurde, ist die Diskussion beendet. Whatever this person swore is now going to happen because this person swore. Was immer diese Person geschworen hat, wird nun geschehen, denn diese Person hat es geschworen. It's kind of like a high court, a Supreme Court decision. Es ist wie eine Entscheidung des obersten Gerichtshofs. When the Supreme Court decided, the Supreme Court decided. Wenn das oberste Gericht es entscheidet, ist es beschlossen. In the first instance you can still dispute. In the second instance you can dispute until you get to the Supreme Court. In der ersten Instanz kannst du es immer noch anfechten, in der zweiten Instanz kannst du es anfechten, bis du zum obersten Gerichtshof kommst. When the Supreme Court said, this is it, then this is it. Wenn der oberste Gerichtshof sagt, so ist es, dann ist es so. And so the Bible telling us that an oath is the end of all dispute. It's like a Supreme Court decision. Und genauso sagt uns die Bibel, dass ein Eid das Ende aller Streitigkeiten ist. Es ist wie eine Entscheidung des obersten Gerichtshofs. Das Ende aller Streitigkeiten. Look at verse 17. Schau auf Vers 17. So in the same way God wanted to end all doubt. Auf genau diese Weise wollte Gott alle Zweifel beenden. God wants it to be settled once and forever throughout all eternity. Gott wollte, dass es ein für alle Mal bis in alle Ewigkeit erledigt ist. And he confirmed it even more forcefully to those who would inherit his promises. Und er bestätigte es sogar noch kraftvoller für diejenigen, die seine Verheißungen erben sollten. Unchangeable, so God added his vow to the promise. Seine Absicht war unveränderlich, deshalb hat Gott seinen Eid zu der Verheißung hinzugefügt. Hebrews is saying here, God gave a promise to Abraham. Hebräer sagt hier, Gott gab Abraham die Verheißung. And Abraham persevered and believed and got the promise. Ja, und Abraham blieb standhaft und glaubte an Gottes Verheißung. People, look at this beautiful scripture. Leute, schaut auf diese wunderschöne Bibelstelle. An oath to a promise. Gott fügte einen Eid zu der Verheißung hinzu. If God promises, that will be enough. Wenn Gott es verheißt, ist das eigentlich genug? Denn Gott kann nicht lügen. In dem Moment, in dem er sagt, ich werde es tun, ist es also genug. Dann müssen wir es glauben. Aber schau, seine Absicht war unveränderlich. Deshalb hat Gott seinen Eid zu der Verheißung hinzugefügt. Was das bedeutet? Said, no more discussion, Jesus is enough. Gott sagte, keine Diskussion mehr, Jesus ist genug. God said, it's the end of all dispute. I'm not going to change my mind. Deus disse, olha, Gott sagte, das ist das Ende aller Streitigkeiten. Ich werde meine Meinung nicht ändern. Change your mind that the only way he relates to you is through Jesus. Deus não. Gott wird seine Meinung nicht ändern, dass er nur durch Jesus mit dir in Beziehung tritt. Er através de Jesus. God is not going to look at you and say, oh, I see how much you fasted, prayed. All right, I'm going to give you something. Deus não. Gott wird nicht auf dich schauen und sagen, oh, ich sehe, wie viel du gefastet und gebetet hast. Okay, ich werde dir etwas geben. Nein. I've added the vow to the promise, end of all discussion, Jesus and Jesus and Jesus alone. Deus. Gott sagte, ich habe einen Eid zu der Verheißung hinzugefügt, Ende der Diskussion, Jesus, Jesus und Jesus allein. Das war dann somente Jesus. I will not accept another anchor. Ich werde keinen anderen Anker akzeptieren. He's the anchor of your life. Somente. Nur Jesus ist der Anker deines Lebens. So those who truly made Jesus and the new covenant their anchor in the catastrophe, they will be fine. Das heißt, denjenigen, die Jesus wirklich zu ihrem Anker machen, wird es in der Katastrophe gut gehen. They can walk through the storm, everything can shake around them, but the boat which is alive will be fine. Sie können durch den Sturm gehen, alles um sie herum wird erschüttert werden, aber dem Schiff, also ihrem Leben, wird es gut gehen. Why don't we put more emphasis on putting everything we have into Jesus, who is our only anchor? Warum legen wir also nicht mehr Wert darauf, dass wir alles, was wir haben, auf Jesus setzen, der unser einziger Anker ist? The world makes so many other things their anchor. Warum macht die Welt so viele andere Dinge zu ihrem Anker? I tell you why. Ich sage dir warum. Ich sage dir warum. Because the world has been deceived by the one who blinded their eyes, which is the devil. Weil die Welt getäuscht wurde von dem einen, der ihre Augen blendete, und das ist der Teufel. 2. Korinther 4 sagt sehr klar, dass die Augen der Welt vom Teufel geblendet wurden. Aquele que cega os olhos deste mundo é o diabo. But you know what's interesting? Aber weißt du, was interessant ist? That Corinthians also tells us that it's the preaching of the true New Covenant that takes the blinds away. Dass uns der Korintherbrief auch die Predigt des wahren neuen Bundes weitergibt, der die Blenden wegnimmt. Que tira a cegueira das pessoas. You know, look at 2 Corinthians 3 and verse 4. It talks about the veil, talks about the old covenant, talks about the blinded eyes and the new covenant. Schau in 2. Korinther 3 und 4. Es spricht über den Schleier, es spricht über den alten Bund, es spricht über die blinden Augen und über den neuen Bund. So what happens? Okay, was passiert also? This world is blind. Diese Welt ist geblendet. But you know what the sad thing is? Aber weißt du, was das Traurige ist? Many Christians are also blinded. Viele Christen sind ebenfalls geblendet. They are blinded by the spirit of religion. Sie sind geblendet vom Geist der Religion. Blinded by the lies that they have been told. Sie sind geblendet durch die Lügen, die ihnen gesagt wurden. Do more. Tu mehr. Trust in yourself. Vertrau auf dich selbst. Have strength in yourself. Hab in dir Selbststärke. Accept yourself. Akzeptiere dich. Love yourself. Liebe dich. How can you love and accept yourself unless you surrender to Jesus who accepted you? Wie kannst du dich lieben und annehmen, wenn du dich nicht Jesus hingibst, der dich angenommen hat? Nobody who is not truly surrendered can actually truly love themselves. Niemand, der nicht wirklich hingegeben ist, kann sich wirklich echt lieben. That's narcissism. Das ist Narzissmus. But once you're completely surrendered to Jesus, aber wenn du Jesus komplett hingegeben bist, Jesus has purified and purged the you from the selfishness. Hat Jesus dein Ich vom Egoismus gereinigt? Egoismo. And now you can love yourself and you can love others too. Yeah, und nun kannst du dich selbst lieben und du kannst auch andere lieben. So guys, we Christians have to wake up and throw off the blindness from our eyes. Also Leute, wir Christen müssen aufwachen und die Blindheit von unseren Augen abwerfen. Thinking that there is any other anchor anywhere in the world except for Jesus Christ. Und glauben, dass es keinen anderen Anker auf dieser Welt außer Jesus Christus gibt. Added a vow to the promise and God says, I will never change my mind. Gott hat einen Eid zur Verheißung hinzugefügt und Gott sagt, ich werde meine Meinung nie ändern. Meine Absicht ist unveränderlich, es ist Jesus. Was immer du willst, geschieht durch Jesus. Deine Versorgung ist durch Jesus. Dein Wunder ist durch Jesus. Dein Frieden ist durch Jesus. Deine Freude ist durch Jesus. Deine Zukunft ist hoffentlich in Jesus, denn dann ist sie sicher. This is why. E é por isso. I could not care less what politician sits on the throne of what country that I go to. Olha, es ist mir völlig egal, welcher Politiker auf dem Thron eines Landes sitzt, in das ich reise. I really don't care less. Das könnte mich wirklich nicht weniger interessieren. No, I don't care. Weißt du warum? Sabe por que não me importa? Because catastrophe is going to come anyhow. Weil Katastrophen sowieso kommen werden. De qualquer forma. If Jesus is my anchor in the middle of catastrophe, I'm going to be just fine. Wenn Jesus mein Anker inmitten von Katastrophen ist, dann wird es mir einfach gut gehen. And if Jesus is not my anchor with a better president, you will still not be fine. Und wenn Jesus nicht mein Anker ist, wird es dir auch mit einem besseren Präsidenten nicht gut gehen. Are there worse and are there better politicians? Gibt es schlimmere und bessere Politiker? Sure there are. Natürlich gibt es. Are there politicians that are going to make bad decisions and others who make better decisions? Sure there are. Politiker, die schlechte Entscheidungen treffen und andere, die bessere Entscheidungen treffen. Natürlich. Claro. I'm not saying that all are equal. Ich sage nicht, dass alle gleich sind. But what I'm saying is, whoever sits on the government of any nation is not the anchor of the nation. Was ich sage ist, dass wer auch immer an der Regierung irgendeines Landes ist, er ist nicht der Anker der Nation. Jesus Christ is the only anchor. Jesus Christus ist der einzige Anker. God swore, that's what God will never change his mind about. Das hat Gott geschworen, darüber wird Gott nie seine Meinung ändern. But listen. Aber hör. It's not good enough to say, okay, Jesus, I believe in you. No, es ist nicht genug zu sagen, okay, Jesus, ich glaube an dich. No, this does not guarantee that he is your anchor in difficult times. Nein, das garantiert dir nicht, dass er dein Anker in schwierigen Zeiten ist. I tell you why. Ich sag dir warum. Here's what we've done. Wir haben Folgendes getan. Say, Jesus, I believe in you, I accept you. Wir sagten, Jesus, ich glaube an dich, ich nehme dich an. We pray a little sinner's prayer. Wir beten ein kleines Übergabegebet. Now Jesus is my anchor and I'll go to heaven. Wunderbar, nun ist Jesus mein Anker und ich komme in den Himmel. And we continue live our life the way we want to live. Und wir leben unser Leben so weiter, wie wir es wollen. Do what we want to do. Wir tun, was wir tun wollen. We sit on the throne of our lives. Wir sitzen auf dem Thron unseres Lebens. That means we've actually never made Jesus our anchor. Das heißt, wir haben Jesus gar nicht zum Anker unseres Lebens gemacht. Jesus is our anchor. The anchor decides where we are. Denn wenn Jesus unser Anker ist, dann entscheidet der Anker, wo wir sind. So you are fixed to Jesus, that means you go where he goes. Das heißt, du bist mit Jesus verbunden und deshalb gehst du dorthin, wo er hingeht. He is deciding which place you are. Er entscheidet, an welchem Platz du bist. Think about it. Überleg doch mal. Once the anchor is down, the anchor now makes a decision if the ship where the ship goes. The ship will not go anywhere. Wenn der Anker unten ist, entscheidet der Anker, wo das Schiff hingeht. Das Schiff wird nirgends hingehen. O barco não vai conseguir ir para lugar nenhum mais. Since Jesus is our anchor, that means he is the one who's decided and we follow. Wenn Jesus unser Anker ist, dann entscheidet er und wir folgen. It's deception to believe that you can follow your own life and then just say with your mouth, oh Jesus, you're my anchor. Es ist Täuschung, dass du deinem eigenen Leben nachgehen und einfach mit deinem Mund sagen kannst, oh Jesus, du bist mein Anker. Think about it. Überleg doch mal. Like, okay Jesus, you're my anchor. But I'm just gonna make a little cut there in the chain. I'm gonna go with my ship wherever I want. Okay. Wenn du sagst, okay, Jesus, du bist mein Anker, aber ich werde die Kette hier einfach ein bisschen abtrennen und ich werde mit meinem Schiff dorthin gehen, wo ich will. Completely connected to him. Anker bedeutet, dass du vollkommen verbunden mit ihm bist. He is unbreakable and unchangeable. Er ist unzerbrechlich und unveränderlich. You are only unbreakable if you are connected to him. Du bist nur dann unzerbrechlich, wenn du mit ihm verbunden bist. Also schau. Dann sagt die Bibel in Vers 18, deshalb ist es unmöglich für Gott zu lügen. Denn wir wissen, dass seine Verheißung und sein Eid sich niemals ändern werden. So when the world gets really, really bad, wenn die Welt wirklich, wirklich schlecht wird, is God's mind to be changed about how he will relate to you? Kann dann Gottes Meinung darüber geändert werden, wie in Beziehung mit dir steht? Nein. Relate to you through Jesus and what Jesus did, not what you can do. Er wird mit dir in Beziehung stehen durch Jesus und durch das, was Jesus getan hat und nicht durch das, was du tun kannst. Denk darüber nach. When the entire world is shaken, wenn die ganze Welt erschüttert wird, that's not going to change what Jesus did. Dann wird das nicht verändern, was Jesus getan hat. When everything is shaken, the new covenant will never be shaken. Wenn alles erschüttert wird, wird der neue Bund niemals erschüttert werden. If you are in Christ, that's the only sure anchor you have for your life. Wenn du in Christus bist, dann ist das der einzige sichere Anker für dein Leben. Você tem para sua vida. He has gone into the most holy place. He's gone into heaven with his own blood. Er ist an den heiligsten Ort gegangen, in den Himmel, durch sein eigenes Blut. So you've been connected to Jesus every day in simple surrender. Du bist also jeden Tag mit Jesus verbunden durch einfache Hingabe. Saying, Jesus, I fully believe in the new covenant. Und du sagst, Jesus, ich glaube voll und ganz an den neuen Bund. I want to learn to trust you more and more. Ich möchte lernen, dir mehr und mehr zu vertrauen. I want to learn not to put any hope in anything I can achieve, I can do. Ich möchte lernen, keinerlei Hoffnung in das zu setzen, was ich erreichen oder tun kann. Não naquilo que eu posso fazer. Ich möchte lernen, meine ganze Hoffnung darin zu setzen, dass du mein Versorger bist und nicht ich, weil ich für Geld arbeite. Dann wirst du sicher inmitten der Katastrophe sein. So listen, my friend. Also hör zu, mein Freund. It doesn't matter where in the Bible you turn, you will always come back to Jesus and what he did for us. Wo auch immer du in der Bibel nachschaust, du wirst immer zurückkommen zu Jesus und dem, was er für uns getan hat. Tudo tem a ver com Jesus e o que ele fez por nós. And here is this kind of good and kind of sad thing. Hier ist die einerseits gute und andererseits traurige Sache. Kind of sad thing is this. Die gute und dennoch etwas traurige ist, while everything was calm waters, während alles ruhig ist, stilles Wasser, we were fine without that sure and safe anchor. Ging es uns gut ohne diese sicheren und verlässlichen Anker. But when the storm is coming, aber wenn der Sturm kommt, you need a different anchor. Brauchst du einen anderen Anker. Deshalb ist es Zeit für uns alle, dass wir überprüfen, ob wir mit dem richtigen Anker verbunden sind. Stell dir diese Fragen. Is my heart completely trusting that my provision comes from God through Jesus Christ? Meu coração... Vertraut mein Herz vollkommen, dass meine Versorgung von Gott durch Jesus Christus kommt? Is my heart completely trusting that he is the one that takes care of me, protects me? Meu coração... Vertraut mein Herz vollkommen, dass er derjenige ist, der sich um mich kümmert und mich beschützt? Is my heart completely trusting that my future is totally safe because of what Jesus did, not because of my plans? Meu coração... Vertraut mein Herz vollkommen, dass meine Zukunft vollkommen sicher ist wegen dem, was Jesus tat, nicht wegen meinen Plänen? Em função daquilo que ele fez, não em função dos meus planos? Do I live in simple trust, surrender and obedience to Jesus, not to man? Lebe ich in einfachem Vertrauen, Hingabe und Gehorsam gegenüber Jesus, nicht gegenüber Menschen? Think how many people today have been terribly disappointed. Überleg, wie viele Menschen heutzutage schrecklich enttäuscht wurden. Christen. Disappointed because their anchor was their church, their denomination, their meetings, their pastor, their leader. Enttäuscht, weil ihr Anker ihre Gemeinde, ihre Denomination, ihre Versammlung, ihr Pastor, ihr Leiter war. There are so many people today that don't want to be connected to any church or other Christians. Es gibt so viele Leute heute, die mit keiner Gemeinde oder anderen Christen mehr verbunden sein wollen. They live their life in isolation. Sie leben ihr Leben in Isolation. And they blame their pastor, their leader, religion. Und sie beschuldigen ihren Pastor, ihre Leiter, Religion. Sie sind überall auf der Welt, in jedem Land, in das ich reise, finde ich diese Menschen. So deeply disappointed. So Pessoas, sie fühlen sich so tief enttäuscht. Profundamente decepcionadas. And that the pandemic actually revealed what was going on in their hearts. Die Pandemie. Und die Pandemie offenbarte in Wirklichkeit, was tatsächlich in ihrem Herzen vorging. An anchor that helped them through. Sie hatten keinen Anker, der ihnen durch die Katastrophe half. Ihr Anker war in ihrem Pastor, in der Kirche, im System, in den Versammlungen, in der Liturgie. Ihr Anker war überall. Außer in dem einen, der unzerbrechlich und standhaft und sicher ist. The Supreme Court has made a decision. Der oberste Gerichtshof hat eine Entscheidung getroffen. So, the only anchor that exists and that God will accept is his only son, Jesus Christ. Der einzige Anker, der existiert und den Gott akzeptiert, ist sein Sohn Jesus Christus. So, when you come to God, wenn du zu Gott kommst, when everything is shaking, wenn alles erschüttert wird, don't come to God and pray, God, I need provision, please, and spend 3 hours trying to convince God. No, dann komm nicht zu Gott und bete, Gott, ich brauche Versorgung, bitte, bitte, bitte. Verbring keine 3 Stunden mit dem Versuch, Gott zu überzeugen. Work hard and make it happen by the force of your own arm again. Und dann stehst du einfach auf und arbeitest hart und erreichst es wieder durch die Kraft deines eigenen Armes. Stattdessen machst du Folgendes. Setz dich still vor Gott hin und sage, Heiliger Geist, zeige mir bitte wirklich mein Herz. Worin liegt mein ultimatives Vertrauen? In mir? My work, meine Arbeit, trabalho, other men, anderen Menschen, pastor, the prophet, pastor oder Prophet, apostle, der Apostel. Where is my ultimate trust? Worin liegt mein ultimatives Vertrauen? My ultimate trust in a person called Jesus Christ that went into heaven to seal the new covenant, and this is my anchor. Legt mein ultimatives Vertrauen in der Person, die Jesus Christus heißt und der zum Himmel hinaufging, um den neuen Bund zu besiegeln, ist er mein Anker? Que hoje se tornou minha âncora? Is this my only anchor? Ist das mein einziger Anker? If it is, your life will be safe. Falls das der Anker ist, wird dein Leben sicher sein. Es ist egal, was für ein Sturm auf dem Meer weht, auf dem du segelst. It doesn't matter what the next bad news is that comes to you. Es ist egal, was die nächsten schlechten Nachrichten sind, die du hörst. You will take a deep breath and you will say, du wirst tief durchatmen und du wirst sagen, Jesus, the storms of life are blowing hard. Jesus, die Stürme des Lebens wehen stark. I'm so thankful that I am safe in you. Ich bin so dankbar, dass ich sicher in dir bin. You are the anchor of my soul. Du bist der Anker meiner Seele. In dir weiß ich, dass mich die Stürme nicht ertränken werden. In dir weiß ich, selbst wenn nichts auf dem Bankkonto ist, wirst du mich trotzdem ernähren. In dir weiß ich, wenn mich jeder im Stich lässt, wie Paulus das sagt, er sagte, jeder hat mich verlassen. Aber der Herr stand mir zur Seite. Siehst du, Paulus hat sich entschieden, dass Jesus sein Anker ist. Jesus und der neue Bund waren der Anker, den Paulus hatte. Deshalb, als jeder ihn verließ, war er nicht erschüttert. Denk darüber nach. Wenn dich alle verlassen, dann ist das ein ziemlich großer Sturm. Most Christians already crack up when one person leaves them. Die meisten Christen brechen bereits zusammen, wenn eine Person sie verlässt. Ah, my spouse left me. Aber mein Partner hat mich verlassen. Nice when your spouse leaves you. I agree. Natürlich ist es nicht schön, wenn dein Partner dich verlässt, da stimme ich zu. My best friend left me. Mein bester Freund hat mich verlassen. Pastor doesn't talk to me anymore because I'm not part of the same church. Mein Pastor spricht nicht mehr mit mir, weil ich nicht Teil dieser derselben Gemeinde bin. And we are shaken. Do you know why? Wir wurden von einer Person verlassen. Wir sind erschüttert. Weißt du warum? We have made people our anchors for way too long. Weil wir schon viel zu lange Menschen zu unseren Ankern gemacht haben. But once Jesus is your anchor, you can say just like Paul. True, everybody forsook me, but Jesus stood by my side. Aber wenn Jesus erst dein Anker ist, kannst du mit Paulus sagen, stimmt, jeder hat mich verlassen, aber Jesus stand mir zur Seite. Mas Jesus permaneceu do meu lado. That anchor is firm. Dieser Anker ist fest. Let the sea be rocked by the storm. Auch wenn das Meer durch den Sturm hin und her wogt, pela tempestade, my anchor is just fine. Hält mein Anker gut. So guys, also Leute, I have decided that at the end of my life, ich habe beschlossen, dass ich am Ende meines Lebens, wenn ich dann nicht zwei Dinge getan habe, dann habe ich in meiner Mission und Bestimmung versagt, zu der Gott mich auf die Erde gesetzt hat. Nummer eins. At the end of my life, I have not done everything to grow in love every single day. I have failed. Wenn ich am Ende meines Lebens nicht alles getan habe, um in Liebe zu wachsen und an jedem Tag, dann habe ich versagt. Nummer zwei. If at the end of my life, I have not done everything to put people away from me and point them to Jesus, I've also failed. Wenn ich am Ende meines Lebens nicht alles getan habe, um Menschen weg von mir zu bringen und sie auf Jesus auszurichten, dann habe ich ebenfalls versagt. Also es gibt viele Menschen, die mir zuhören. Viele Menschen, die mir folgen. If I don't do everything I can to put them to Jesus. Aber hör zu, wenn ich nicht alles tue, was ich kann, um sie zu Jesus zu bringen, to keep telling them it's Jesus and not Reinhard. Dass ich ihnen nicht immer zu sage, es ist Jesus, nicht Reinhard. Wenn du mich zu deinem Anker machst, wirst du schrecklich enttäuscht werden. You're going to be shaken. Du wirst erschüttert werden. If you put your anchor, if you make your anchor anything or anyone except Jesus and what it did for you. Wenn dein Anker irgendetwas oder irgendjemand ist außer Jesus und das, was er für dich getan hat, you're going to be shaken. Dann wirst du erschüttert werden. Possibly you might also follow the Antichrist. Und möglicherweise wirst du ebenfalls dem Antichrist folgen. So I will put the trumpet in my mouth and keep blowing it. Deshalb setze ich die Trompete an meine Lippen und blase sie immer wieder. Jesus, Jesus and Jesus again. Jesus, Jesus, Jesus und noch einmal Jesus. Anchor, er ist der einzige Anker, strength, die einzige Kraft. Is our song, er ist unser Lied, unsere Canção, is our life, er ist unser Leben, is our victory, er ist unser Sieg, God, is our provision, er ist unsere Versorgung. Jesus, is the only anchor. Jesus ist der einzige Anker. So guys, today, do a little heart search. Also Leute, macht heute eine kleine Herzerforschung. Say to the Holy Spirit, sagt zum Heiligen Geist, Holy Spirit, please show me in my heart. Have I made anything or anyone my anchor? Heiliger Geist, bitte zeig mir in meinem Herzen, mache ich irgendetwas oder irgendjemanden zu meinem Anker? I'm so sorry, I will repent. Wenn ich das getan habe, das tut mir leid, ich tue Buße. And I will surrender to you. Und ich gebe mich dir hin. I will make you my Lord. Ich mache dich zu meinem Herrn. You choose where I go and what I do. Du entscheidest, wohin ich gehe und was ich tue. And the only choice I make, because I'm connected to you, I choose right to. Und die einzige Entscheidung, die ich treffe, weil ich mit dir verbunden bin, treffe ich ebenfalls richtige Entscheidungen. Me conectando a ti, is what? I make the right choices too. Ich treffe ebenfalls richtige Entscheidungen. In Jesus, you don't have to worry about which decision is the right decision. Wenn du verankert bist in Jesus, musst du dir keine Sorgen darüber machen über gute und richtige Entscheidungen. Naturally and instinctively you will choose right. Natürlich und instinktiv wirst du dich richtig entscheiden. Sim, escolher corretamente. Guys, thank you again. We have Leute, danke nochmal. Wir haben ein weiteres Live gemacht. Keep meditating. Meditiert den ganzen Tag lang. Dass die Liebhaber Gottes einen Anker haben, der sie in der Katastrophe hält. And the anchor is called Jesus. Und der Anker heißt Jesus. Jesus, today it doesn't matter what happens to me, Jesus, you will be my anchor. Es ist egal, was heute passiert, Jesus, du wirst mein Anker sein. I will follow you. Ich werde dir folgen. I surrender to you. Ich gebe mich dir hin. I will love you. Ich werde dich lieben. And I will allow you to be the Lord of my life, and I will not be the Lord of my life. Und ich werde dir erlauben, der Herr meines Lebens zu sein, und nicht ich werde der Herr meines Lebens sein. Then the storms will blow. Dann kommen die Stürme. And you will walk through rejoicing. Und du wirst jubelnd hindurchgehen. That's how Paul not only taught us, how Paul showed us how to live life. Das hat uns Paulus nicht nur gelehrt, das hat uns Paulus gezeigt in seinem Leben. So, your anchor is unbreakable. Also, dein Anker ist unzerbrechlich. Because God added an oath to the promise. Denn Gott fügte einen Eid zu der Verheißung hinzu. The Supreme Court has decided. Das oberste Gericht hat entschieden. And God's mind will never be changed. Und Gottes Meinung wird sich niemals ändern. See you guys tomorrow at 8 o'clock. Wir sehen uns morgen um 8 Uhr. Ciao, ciao.